Jetzt hörst du die erste Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 1 und 2. Hi Nina, hier spricht Sandra. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe jetzt auch ein Handy. Toll, was? Jetzt können wir immer und überall telefonieren. Naja, ich muss natürlich aufpassen. Zu teuer darf es nicht werden. Aber ich habe ja ein Handy mit Karte. Also ruf mich an. Meine Nummer ist 1-7-6-2-8-3-5-5-0-9-4. Ciao! Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 1 und 2. Hi Nina, hier spricht Sandra. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe jetzt auch ein Handy. Toll, was? Jetzt können wir immer und überall telefonieren. Naja, ich muss natürlich aufpassen. Zu teuer darf es nicht werden. Aber ich habe ja ein Handy mit Karte. Also ruf mich an. Meine Nummer ist 1-7-6-2-8-3-5-5-0-9-4. Ciao!